Auf der Höhe der Messingstadt. Das Hörspiel, meine Damen und Herren, zu dem wir Sie heute Abend einladen möchten, erzählt die Geschichte eines alternden Mannes. Es handelt von der Einsamkeit, der vergeblichen Liebe zu einer jungen Frau und vom Tod. Die Schauplätze sind Venedig, der Regenwald des Amazonas und New York. Autor dieses nach der gleichnamigen Erzählung entstandenen Hörfilms aus dem Jahr 1980 ist Ernst Schnabel. Aus Anlass seines 10. Todestages, morgen am 25. Januar, haben wir das heutige Hörspiel in unser Programm genommen. Vorweg noch einige Worte zu Ernst Schnabel, der als Rundfunkmann den Nachkriegshörfunk geprägt hat wie kein anderer. Er wurde 1913 in Zittau geboren, verließ mit 17 Jahren Schule und Elternhaus, um zur See zu fahren. 14 Jahre lang fuhr er auf Segelschiffen und Dampfern, während des Krieges im Konvoidienst der Marine. 1939 veröffentlichte er seinen ersten Roman, Die Reise nach Savannah. Zusammen mit Helmut Keutner schrieb er nach dem Krieg das Drehbuch für den ersten deutschen Nachkriegsfilm In jenen Tagen. Bis 1949 war er Leiter des Wortprogramms des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg, bis 1955 Intendant. Von 1962 bis 1965 fungierte er als Herausgeber des dritten Hörfunkprogramms von NDR und SFB. Schnabel, der später wieder freier Schriftsteller wurde, war von Anfang an auch ein Förderer unbekannter Autoren. So fand er als Dramaturg für Wolfgang Borcherts Hörspiel den berühmten Titel »Draußen vor der Tür«. Schnabel selbst war ein besessener Radiomann. Er begründete mit zahlreichen eigenen Sendungen das Hörfeature in Deutschland und entwickelte unter anderem die Gattung des Radioromans. Zugleich suchte er immer den direkten Kontakt zu seinen Hörern. Berühmt vor allem sein Hörspielklassiker, der 29. Januar 1947. Die Aufforderung an die Hörer, Aufzeichnungen zu diesem Tag einzusenden, erbrachte 35.000 Zuschriften. Für seine Radioarbeit Anne Frank, Spur eines Kindes, erhielt er 1958 den Menschenrechtspreis der UNO. Doch hören Sie nun das nach seiner letzten veröffentlichten Erzählung entstandene Hörspiel Auf der Höhe der Messingstadt. Die Regie bei dieser Koproduktion des Südwestfunks zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1980 hatte Hermann Naber. Auf der Höhe der Messingstadt von Ernst Schnabel. Ein Hörfilm. Regie Hermann Naber. Steig ab und geh zwischen den beiden Bergen dort weiter, bis du die Messingstadt erblickst. Dann mach vor ihr Halt und geh nicht in sie hinein. Aus der Geschichte Abu Mohammeds des Faulpelz, erzählt in der 304. Nacht. Aus einem alten Tagebuch. Sonntag, den 13. September 1959. Ascona, Venedig. Kater. 19:30 Uhr ab Locarno. Viel Schlaf unterwegs. Ein paar Zeitungen. In einer fand ich die Notiz, über einer südfranzösischen Kirchentür stehe Omnia vulnerant ultima necat. Ich sage es ein wenig anders. Alle Schmerzen verwunden. Das ist nicht dasselbe und man muss aufpassen, welches von beiden man sagt. Schlechtes Hotel in Venedig. Vor dem Café Florian. Irrtum, es war das Café Quadri. Gerade als Lunik II den Mond traf. Scheinwerfer und Schatten auf der Front des Dogenpalasts. Eine Geschichte? Sehr tiefer Schlaf. Montag, den 14. September 1959. Venedig. Einkäufe, auch die neuen Schuhe, etwas Post auf dem Markusplatz geschrieben. Ich schrieb nicht an Sibylle, sondern an Billy. Schlechte Nacht. Ich erwachte halb von einem fürchterlichen Geruch nach Verfaultem und scharfer Verwesung. Entfacht von Thomas Manns Tod in Venedig? Es ekelte mich, bedrückte mich, griff mich sehr an. Dienstag, den 15. September 1959. Venedig. Vormittags Schiff gebucht. Treffen mit Hans-Werner Henze, seinem Freund und Luigi Nono. Gemeinsames Mittagessen. Langes Gespräch mit Nono am Nachmittag, der genau wie 1957 in Hamburg ein Libretto sucht. Zum Abendessen kam auch Nuria Schönberg, die noch reizender geworden ist, als sie war. Nur mitten in der Nacht wieder der Traum von diesem furchtbaren, vernichtenden Geruch. Das träumt man nicht zweimal. Aber woher kommt es? Doch nicht aus der Wahrheit. Mittwoch, den 16. September 1959. Venedig. Zum Markusplatz. Ich wollte arbeiten, aber es wurde nichts daraus. Verschwebender Tag. Einer von den vielen, die einfach vergangen sind. Was wird aus mir? 17 Uhr, Teatro Fenice. Kindermärchenopern. Hans hat ein Stück dabei. Sitz in der ersten Reihe. Sandra Fagioli legt mir die Hand auf die Schulter. Es war hübsch, sie zu sehen. Wollte mich zum Nachttheaterabend zum Regisseur mitnehmen, sagte aber, ich sei um 10 im Florian. Jetzt im Café. Soeben ein Anruf. Platzkonzert auf San Marco. 500 Gäste. Der Ober fragt mich als Ersten, ob ich Signore S. sei. Nein, ich gehe nicht zu der Party. Meine Allergie gegen Menschen, deren Gesichter ich erkennen muss, sitzt mir wie ein Fieber auf der Haut. Ach, ich bin wohl verloren. Sie kam kurz vor Mitternacht noch mit Hans auf die Piazza, als ich vom Campanile herunterkam. Die Dächer scharen das weiß, neonweiß eingeschnittene Aquarium der Piazza. Ein paar Drinks, ein paar Küsse, die Gondelheimfahrt. Mit den Kindern. Donnerstag, den 17. September 1959. Venedig, See. Packen, Gondelfahrt und Einschiffung. Die Russo-Amerikanerin mit ihrer Tochter beim Lunch. Nun, darüber habe ich einiges auf Band gesprochen. Nur eins. Wenn sich die Russen und die Amerikaner ganz in die Arme fallen, dann steht uns eine überwältigend verheerende Mischung bevor. Venedig verschwindet. Die Piazzetta schließt sich wie eine Schatulle. Das Luxusleben und einige Benommenheit. Freitag, den 18. September 1959, See, Brindisi, See. Benommen im Kopf. Ganz schläfrig, blasser, flauer Tag. Essen, lesen. Thomas Mann, Gesetz und Tristan. Lesen, essen. Nichts. Es ist ganz unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit und Gründlichkeit sich das zauberbergische Zeitmaß einstellt. Am Perpendikel hängt kein beschwerendes Gewicht mehr. Eine Hand regelt die Zeit großzügig liederlich, indem sie bei jedem Schwung einen ganzen Strauß von Sekunden aus dem Nichts rafft und ins Nichts fallen lässt. Das Schiff, die perfekte Insel. Auch in der Zeit. Thank you. Ich habe Larsson ganz zufällig kennengelernt, in einem russischen Eisenbahnzug. Während der Überfahrt von Toki nach Nachodka hatte ich ihn nicht ein einziges Mal gesehen. Aber als ich dann im Durchgang des Schlafwagens nach Khabarovsk stand, stellte er sich plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, neben mich ans Fenster. Können Sie auch nicht schlafen? Mir ist, als hätte ich auf dem Schiff ein ganzes Jahr verschlafen. Er griff in die Jackentasche und zog eine Geschäftskarte heraus, die er mir zusteckte. Während ich die Karte durchlas, holte er aus seinem Coupé eine gelbe Ledertasche, die er stumm neben mich auf den Boden stellte. Er öffnete den Reißverschluss und holte eine Flasche Whisky heraus und zwei große Stahlbecher. Er schenkte ein, hielt mir einen Becher hin und fing an zu trinken. Seine stummen Hantierungen hatten etwas Fantastisches an sich. Vielleicht waren sie auch nur zeremoniell und festgefahren wie japanische Teesitten. Trinken Sie keinen Whisky? Doch. Ich war nur noch mit Ihrer Karte beschäftigt. Johansson und Johansson Engineering. Hübsche Adresse. Aber die Rückseite ist noch hübscher. Die Schrift ist das Hübscheste an den Japanern. Vertreten Sie Ihre Firma schon lange in Osaka? Fast 20 Jahre. Aber jetzt will ich wieder nach Hause. Es ist schwierig, in Japan zu leben und zu arbeiten. Das heißt, das Leben ist eigentlich schwieriger als das Arbeiten. Natürlich schaffen das manche Europäer. Aber die treffen sich dann jeden Abend mit anderen Europäern im europäischen Club. Das ist nichts für mich. Wo ich meine Talsperren zu bauen hatte, war ich nur mit japanischen Ingenieuren und Arbeitern zusammen. Das war die Schwierigkeit. Verschlossen sind die Japaner ja von vornherein. Aber mit der Zeit werden sie einem auch noch rätselhaft. Man fängt an, sie zu verdächtigen. Wessen? Er zuckte die Achseln. Ich kann mich genau an unsere Unterhaltung erinnern. Aber ich könnte Larsson nicht mehr beschreiben. Er war groß wie viele Schweden und wie alle hochgewachsenen Leute ging und stand da etwas vorgebeugt. Auf seiner Karte hatte ich gelesen, dass er Wasserbauingenieur sei. Aber er hätte genauso gut irgendetwas anderes von Beruf sein können. Dabei war er im Grunde ein ganz deutlicher Mann. Jedenfalls wurde er mir in dieser Nacht ziemlich schnell deutlich. Seine Stimme war sehr leise, als hätte er sie jahrelang nicht mehr benutzt. Ich musste ihm immer auf den Mund sehen, um zu verstehen, was er sagte. Er sprach schnell und intelligent, aber wenn ich ihm zwischendurch einmal voll ins Gesicht sah, merkte ich jedes Mal, dass sein Gesicht nicht zu seiner Redeweise passte. Nicht, dass es ihr widersprochen hätte. Es war ein sehr intelligentes Gesicht, aber eben ein anderes. Ich weiß noch, dass mir Graham Greene einmal einfiel, mit dem ich vor Jahren zwei- oder dreimal zusammengetroffen war. Danach schienen mir Greens Bücher auch nicht mehr zu seinem Gesicht zu passen. Warum sehen Sie mich plötzlich so lauernd an? Ich habe gerade bemerkt, dass Sie einem berühmten und sehr guten Schriftsteller ähnlich sehen. Er ist genauso langgliedrig und schlagsig wie Sie. Sie interessieren sich für Gesichter? Das ist mein Beruf. Sind Sie etwa auch Schriftsteller? Nein, ich bin Journalist. Aber Sie scheinen sich für Leute nicht zu interessieren. Nur für Japaner nicht. Wenigstens nicht mehr. Ich habe einmal einen japanischen Mitarbeiter gefragt, mit dem ich länger als 10 Jahre zusammengearbeitet hatte und der sehr gut Englisch sprach, ob er nach so langer Zeit etwas von mir wisse. Alles, gab er zur Antwort. Ich sehe sie jeden Tag. Dann wollte er wissen, was ich nach all den Jahren von ihm dächte. Ich wurde grob und sagte gar nichts. Ich weiß, dass Sie eine Frau und 2 Kinder haben. Das steht in Ihren Anstellungspapieren. Aber ich habe Sie in 10 Jahren nicht zu sehen bekommen, nicht eine Nasenspitze. Darauf antwortete der Mann überhaupt nicht. Als wäre es ganz selbstverständlich, dass ich die Frau und die Kinder niemals zu sehen bekommen hatte. Wissen Sie, sagte Larsson noch, mich interessieren Menschen. Aber in Japan lebt man wie hinter einer grauen Filzwand. Ohne jeden Übergang kniff er die Augen zusammen und sah mich scharf an. Möchten Sie ein anderer Mensch sein, als Sie sind? Oder könnten Sie sich wenigstens vorstellen, dass Sie ein anderer wären? Darüber habe ich höchstens im Spaß einmal nachgedacht. Möchten Sie denn ein anderer sein? Nein. Er betrachtete seine Hände, drehte sie hin und her. Übrigens sehr schöne Hände. Überraschend empfindsame Hände. Der Mann war schließlich Techniker und arbeitete mit seinen Leuten auf dem Bau. Vielleicht doch. Jedenfalls würde ich gerne eine bestimmte Situation, in der ein anderer einmal gewesen ist, erlebt haben oder noch erleben. Er trank seinen Whisky aus, kehrte mir den Rücken und sah durchs Fenster, an dem die Nacht vorüberfauchte. Eine merkwürdige Reisebekanntschaft. Larsson hatte zwischendurch gesagt, dass er von Khabarovsk aus nach Moskau fliegen werde. Es sei der billigste und schnellste Reiseweg. In 3 Tagen werde er schon zu Hause sein. Es tat mir leid, dass ich ihn nicht mehr sehen würde. Aber ich musste den Transsib nehmen, um meinen Bericht über die sibirische Eisenbahn fertig schreiben zu können. Ich merkte plötzlich, dass mir die Nacht nicht mehr gefiel und auch meine Weiterfahrt nicht. Die Überfahrt von Japan her hatte mir gefallen. Die Baikal, ein hübsches Passagierschiff unter roter Flagge und mit irgendeinem russischen Heimathafen am Heck, war die japanische Pazifikküste hinaufgedampft und zwischen den Inseln Honshu und Hokkaido auf Westkurs gegangen. Es war ein herrlicher Tag gewesen, mit einem grünlich durchsichtigen Meer und einem Himmel, der mit seiner fein gestaffelten Bläue aus einem japanischen Holzschnitt hätte ausgeschnitten sein können. Erst bei der Annäherung an die sowjetische Fernostküste hatte es aprilmäßig aufgefrischt, was den Damen und Herren des großen Moskauer Chors, die von einer Auslandstournee heimkehrten, wenig gefallen hatte. Jetzt standen wir hier, Larsson und ich, im Gang des Waggons. Und wir blieben hier stehen. Wir tranken ziemlich viel, die halbe Nacht hindurch. Während der Schnellzug das Tal des Ussuri hinunterbrauste. Larsson behauptete, durch das Fenster in der Waggontür auf der anderen Seite des Zugs den Ussuri im Mondschein aufblitzen zu sehen. Während ich die gleißenden Schlieren eher für Schneestreifen in der Taiga hielt. Es schien mir unwahrscheinlich, dass man nach den Zusammenstößen der Sowjets mit den Chinesen, von denen man gehört hatte, die Gleise nicht wenigstens ein Stück Land einwärts verlegt haben sollte. Außerdem sind die Frühlingshochwasser des Flusses seit Krapotkin berüchtigt. Larsson schenkte 9 Whisky ein. Sie sind mir noch Aufklärung schuldig. Welche? Sie haben mir nicht gesagt, was für ein Mensch Sie sein oder gewesen sein möchten. Wenn auch nur vorübergehend. Haben Sie einmal von meinem Landsmann André gehört? Meinen Sie den Luftschiffer? Ja, den Luftschiffer André meine ich. Den Verrückten. Der mit seinem Ballon den Nordpol erreichen wollte. André wäre ich gerne gewesen. Wären Sie auch gerne einer seiner Begleiter gewesen? Nein. André brauchte doch aber diese Hilfe. Da waren schon wieder 3 Ingenieure zusammen. Ingenieur bin ich selber. Nein, ich möchte mit dem Ballon allein gewesen sein. Ich habe mein Leben lang an André denken müssen, seit meiner Kindheit schon. Meine Mutter behauptete, André sei ihr Großonkel gewesen. Ich habe nie nachgeforscht, ob es stimmte. Aber der Ballon und der Nordpol und dieser verrückte Mensch, das waren die Geschichten, die ich immer wieder hören wollte, als ich klein war. Ich sah das alles. Wenn mir meine Mutter von ihm erzählte, sah den Ballon, sah André oder mich selber in dem Korb, der unter dem Ballon hing. Sah mich allein in dem ungeheuren Weiß. Natürlich ist das Ganze nur ein Eindruck für mich geblieben. Aber das Gefühl von damals habe ich noch. Es hat nur keine Genauigkeit. Aber Sie wissen genau, wie Sie André oder sich in der Rolle Andrés sehen wollen. Jetzt ja. Seit wann? Seit 1930. Seit man 33 Jahre nach ihrem Aufstieg von Spitzbergen die drei Skelette gefunden hat. Sie steckt mit ihren Tagebüchern zusammen noch in den Schlafsäcken. Es muss ausgesehen haben wie drei Säcke voll Knochen. Das ist die genaue Beschreibung. Natürlich beschreibe ich hier auch wieder nur, was ich gesehen habe, als ich in den Zeitungen die Nachricht las. 1930 war ich kein Kind mehr. Wir hatten die Flasche ausgetrunken und er holte eine neue aus der gelben Tasche. Aber ich trank nur noch einen Schluck, obwohl er mir die Flasche immer wieder hinhielt. Ich merkte, dass ich genug getrunken hatte. Ich sah Larsson von Minute zu Minute weniger an. Ich wollte wirklich herausbekommen, wer er war. Sind Sie müde? Irgendwann müssen wir ja einmal schlafen gehen. Aber ich habe noch eine Frage. Warum hätten Sie sich nicht damit begnügt, einer der Begleiter Andrés zu sein? Er sah in seinen Becher. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Ich habe ihn als Kind immer allein vor mir gesehen. Danach kehrte er mir den Rücken und sah zum Fenster hinaus. Nach einer Weile sagte er über die Schulter zurück: Sie können übrigens recht haben, dass es bloß Schnee war und nicht der Ussuri, was wir da drüben auf der anderen Seite gesehen haben. Ich bin ganz erstaunt, wie viel Schnee noch liegt. Da werden auch die Flüsse noch zugefroren sein. Ich sah hinaus. Ein endloser Kamm von Lichtstreifen aus den vielen Fenstern des langen Zuges jagte über den Schnee hin. Es war schön anzusehen, denn die Landschaft war hügelig, sodass die Lichtstreifen wie weiße Bänder über den Schnee hin flatterten, verschneite Bäume streiften und sich danach gleich wieder durchbogen. Und nach einiger Zeit bekam man das Gefühl, als striche man mit der eigenen Hand über die weiße Landschaft. Larsson schien es genauso zu gehen. Er sagte plötzlich, indem er seine Hände ansah: Ich dachte schon, es würde einem die ganze Haut herunterfetzen. Gleich darauf wandte er sich mir zu. Ich war einen Schritt zurückgetreten, sodass ich sein ganzes Gesicht sah. Es strahlte, wie ich es noch gar nicht gesehen hatte. Passen Sie auf. Wir alle in unseren Berufen laufen nur noch Risiken. Sie fahren morgen mit dem Transip weiter und Ihr Zug wird nicht verunglücken. Ich fliege nach Göteborg und mein Flugzeug wird nicht abstürzen. Darauf können wir uns ruhig verlassen. Die Statistik ist eine fabelhafte Beschwichtigung. Man muss es aber wenigstens einmal auf sein Leben ankommen lassen. Sonst hat man am Ende gar nicht gelebt und kein Schicksal gehabt. Das Schicksal kann man nicht teilen. Das ist nicht wahr. Andrés Gefährten haben sein Schicksal mit ihm geteilt. Das stimmt nicht. Er hat es ihnen zugeteilt. Das ist etwas anderes. Das ist Pech oder Glück, aber kein Schicksal. Und in der Liebe lässt man es nicht auf sein Leben ankommen? Er lachte durch die Nase und zuckte wieder die Achseln. Sind Sie so? Sind Sie nicht so? Wieder die Achseln. Aber sie zuckten jetzt nur schwach. Jetzt wusste ich mehr von ihm und sagte ihm gute Nacht. Er antwortete nicht. Er knallte den Korken in den Flaschenhals zurück und sagte: Ich bleibe hier noch stehen. Wollt ihr zum Fenster hinausgucken? Ich sah ihn an. Er lächelte mir genau in die Augen. Es war ein belustigtes Lächeln. Am nächsten Morgen sah ich Larsson noch einmal. Der Zug stand auf den Bahnhofsgleisen von Khabarovsk. Neben dem Bahnsteig waren die Autobusse vorgefahren, die die Flugpassagiere zum Flugplatz bringen sollen. Dort sah ich ihn in einer Schar von Neuseeländern und Japanern. Larsson kontrollierte das Verladen seines Gepäcks. Zwischendurch steckte er sich eine Zigarette an und ging neben den großen Automobilen auf und ab. Er trug einen mächtigen Pelzmantel, aber keine Mütze. Die Pelzhandschuhe hatte er ausgezogen, um die Zigarette anzünden zu können. Er blickte weder in die Fenster der Autobusse, noch sah er sich nach unserem Zug um. Er guckte in die leere, graue Luft, aus der ganz schwach Schnee fiel. Jetzt hatte er etwas von einem Lonely Dog an sich. Er ging auf und ab wie ein Hund, der im Begriff ist, wegzulaufen. Jetzt war er André, der Verrückte. Allein im Korb unter dem unsichtbaren Ballon. Und er ließ es auf sein Leben ankommen. Er warf die Zigarette in den Schnee und zog sich die Pelzhandschuhe über. Dabei sah ich für einige Sekunden, worauf er es noch ankommen lassen musste. Er hatte das Gesicht eines intelligenten Arbeiters, aber die Hände, die er schnell in die Handschuhe schob, waren braun und schlank. Und jetzt zog er die eine sofort wieder zurück und sah sie an. Das Zögern verriet ihn. Man sah ihm an, dass er das Stocken und Zögern nie wieder vergessen würde. Er würde nie eine Berührung wieder vergessen können, was ihn zu einem tragischen Liebhaber machte. Er stieg ein. Er setzte sich hinter den Chauffeur, sodass ich ihn aus den Augen verlor. Es war ein Nachtflug. Larsson hatte sich an Bord der Maschine schon vor dem Start in Paris einen Whisky bestellt. Als ihm die Stewardess einige Zeit nach dem Abflug die Taschenflasche auf das Klapptischchen stellte, trank er nur einen Schluck, schraubte die Flasche wieder zu und steckte sie in die Jackentasche. Er war sofort eingeschlafen und hatte geträumt. Jedenfalls schien es ihm so, als ihm einige Tage später der Traum wieder einfiel, der sich aber jetzt schon ganz von ihm abgelöst hatte, sodass es ihm vorkam, als hätte er die Szene gar nicht geträumt, sondern in einem Theaterstück gesehen. Zwei Schauspieler, von denen der eine von den anderen Larsson genannt worden war, hatten auf der Bühne miteinander geredet. Sie hatten ein Telefongespräch gespielt. Der Schauspieler Larsson hatte den Hörer vom Apparat genommen und den anderen Schauspieler sagen hören: Hier spricht Engström. Ich kenne keinen Engström. Was wollen Sie? Ich kenne Sie aber. Und was wollen Sie von mir mitten in der Nacht? Ich soll Ihnen etwas von Charlotte ausrichten. Von welcher Charlotte? Aber Larsson, Sie kennen sie doch besser als ich. Und Sie wollen Engström heißen? Ich heiße so. Der Schauspieler Larsson überlegte. Er schien nachzudenken, woher er den Namen kenne. Es gab einen Engström irgendwo. Der Name schien ihm wieder eingefallen zu sein, aber der Mann nicht. Engström hatte weitergeredet und Larsson, der ihm jetzt genau zuhörte, sagte: Warum sprechen Sie mit verstellter Stimme? Das ist ein Scherz. Es ist meine Stimme. Es ist nicht mehr Ihre Stimme. Ich habe mich nicht verändert. Das unterschätzen Sie. Sie müssen jetzt Anfang 50 sein, wenn ich richtig rechne. Sie haben sich nicht verrechnet. Übrigens hat sich auch mein Gesicht nicht verändert. Auch das unterschätzen Sie vermutlich. Was sollten Sie mir von Charlotte ausrichten? Nichts. Interessiert Charlotte Sie noch? Das sollten Sie wissen, wenn Sie schon mit meiner Stimme sprechen. Ich liebe Charlotte. Das ist das Erste, was Sie nicht unterschätzen. Ich lege auf. Ich auch. Es war ein Scherz. Engström lachte schallend, bis der Schauspieler, der in dem Stück Larsson genannt worden war, die Hand ausstreckte, um den Hörer aufzulegen. Er merkte aber, dass er gar keinen Telefonhörer in der Hand hatte. Auch sein Ohr war kalt, also konnte er keine Hörmuschel dagegen gepresst haben. Ein Gespräch zweier Betrunkener, das Larsson, der zugehört hatte, nichts angegangen war. Er war in großer Verwirrung erwacht, hatte die Whiskyflasche und Zigaretten aus der Jackentasche gezogen und mit dem Whisky zusammen eine Tablette eingenommen. Dann trank er langsam und rauchte. Draußen Lichter, es musste Mailand sein. Larsson merkte, wie die Tablette zu wirken anfing und seine Unruhe verging. Vierzig Minuten später setzte das Flugzeug in Tessera auf. Eine Minute lang hatte man Venedig sehen können, den Schein der Stadt gegen den Himmel. Larsson nahm ein Taxi und ließ sich zur Piazzale Roma fahren. Er ging den Quai hinauf und über die hochgeschwungene weiße Brücke zum Bahnhof, um den Hoteldiener irgendeines der großen Hotels zu finden. Erst in der Bahnhofshalle merkte er, dass es schon über Mitternacht war. Trotzdem standen noch einige Hoteldiener neben dem Portal und sahen ihn an. Ein dicklicher Mann in einer weißen, goldbetreßten Jacke kam den anderen zuvor. Er sprach Larsson an. Larsson las die Aufschrift über seinem Mützenschirm. Er konnte sich nicht entsinnen, den Namen des Hotels je gehört zu haben. Trotzdem überließ er ihm die Reisetasche und den kleinen Handkoffer. Der Mann führte ihn über dieselbe weiße Brücke wieder über den Canal Grande zurück, die Larsson soeben passiert hatte. Kann ich bei Ihnen noch etwas zu essen bekommen? Aber gewiss, Signore. Sie gingen um eine Kirche herum und Larsson sah die Lichter eines kleinen Hotels. Er ließ sich sofort sein Zimmer zeigen, das einfach und makellos sauber war. Er bestellte Wein und ein Abendbrot und begann sich zu waschen, als es an der Tür klopfte. Derselbe dickliche Mann, der ihn vom Bahnhof zum Hotel gelotst hatte, servierte ihm das Abendbrot. Er stellte Teller und Schüsseln auf den weiß gedeckten Tisch neben der Fenstertür, die Larsson geöffnet hatte. Larsson sah, dass der Mann die weiße Jacke gegen eine weiße Schürze vertauscht hatte. Er probierte das Essen. Die Gemüsesuppe war heiß, das Fleisch gleichfalls. Ist es recht, dass wir etwas Brot dazu gegeben haben? Der Herr ist kein Italiener. Es ist sehr gut. Larsson aß. Es schmeckte ihm ausgezeichnet und ihm fiel ein, dass er in einem der großen Hotels um diese Zeit allenfalls ein Sandwich bekommen haben würde. Am Ende schenkte er sich Wein ein, trat an die Fenstertür und merkte sein Bedauern, dass er hier nur eine Nacht werde bleiben können. Die Luft drang in starken, warmen Wellen ins Zimmer. Er roch sie, während er einschlief. Er schlief glücklich ein. Am Morgen packte Larsson sein weniges Gepäck und sagte dem Portier, dass er anrufen werde, wohin es zu transportieren sei. Dann beglich er seine Rechnung, fuhr mit dem Vaporetto nach San Marco und begab sich in das Büro der italienischen Schifffahrtsgesellschaft, die von Venedig aus Athen und Haifa bediente. Im Büro wurde er von einem jungen, unhübschen Mädchen abgefertigt, das ihm mitteilte, dass seine Passage nicht in Ordnung gegangen sei. Als Larsson protestierte, holte es den Manager, der ihm kalt sagte: Ihrem Telegramm entsprechend haben wir gestern mit Ihrer Ankunft gerechnet. Er legte ihm ein Fernschreiben vor und Larsson musste zugeben, dass er Arriving September 13th telegrafiert hatte. Wir haben heute den 14. und haben daher gestern, als Sie bei Geschäftsschluss noch nicht eingetroffen waren, Ihre Kabine an einen anderen Herrn vergeben. Das Schiff ist vollständig ausgebucht an eine amerikanische Reisegesellschaft. Ist der andere Herr ebenfalls Amerikaner? Nein, der Herr ist Franzose. Wir haben ihn im Danieli erreicht. Wann besteht die nächste Möglichkeit, mit Ihrer Linie nach Piräus zu reisen? Heute in 8 Tagen, von Genua und Neapel aus. Und von Venedig aus? Erst in 2 Wochen. Aber es gibt noch die griechische und die türkische Linie. Wenigstens die griechischen Schiffe sind sehr ordentlich. Darüber hinaus können Sie natürlich von Tessera aus täglich fliegen. Wir würden die Buchung für Sie erledigen, falls Sie es wünschen. Ich werde es mir überlegen. Larsson kehrte zur Piazza zurück. Unschlüssig, was zu tun sei. Ein Mann fiel ihm auf, der die hydrographischen Instrumente am Fuß des Campanile studierte. Anscheinend war er sehr kurzsichtig, denn er prüfte die Instrumente, das Gesicht gegen die Glasscheibe gepresst. Dann blickte er auf seine Armbanduhr und ging weg. Larsson betrachtete selbst die Gezeitenkurven und sah, dass das nächste Hochwasser kurz vor 20 Uhr eintreten werde. Danach überquerte er die Piazza und setzte sich an einen der kleinen Tische, die vor dem Café Quadri stehen, und bestellte sich einen Whisky, den er schnell trank. Gleich danach bestellte er sich noch einen, und als der Kellner ihn auf den Tisch stellte, bat er um einen Kaffee und noch einen Whisky. Mit dem Espresso nahm er ein Aspirin. Dann rauchte er und betrachtete seine Hände, die auf dem Tisch lagen, als wären sie kalt und er müsste sie aufwärmen. Larsson war nicht mehr jung. Das hatte ihm nie etwas ausgemacht, aber jetzt hatte er zum ersten Mal das Gefühl, dass irgendetwas in große Unordnung geraten sei. In dem Schifffahrtsbüro hatte es angefangen. Hatte das Hotel hinter seinem Rücken den Manager angerufen? War dem Franzosen, dem Danieli, daraufhin erst die Kabine angeboten worden, weil sein Hotel den Leuten zu bescheiden gewesen war? Schön und gut. Charlotte hatte ihn verlassen. Aber sie war nicht die erste Frau in seinem Leben gewesen, die ihn verlassen hatte. Nur hatte der Verlust Charlottes ihm größere Schmerzen zugefügt als alle anderen vergeblichen Liebesversuche. Er hatte Charlotte übrigens vor 3 Jahren wiedergesehen. In Stockholm. In der Tegnérgatan. Er hatte auf dem Trottoir gestanden und auf Engström gewartet. Zufällig hatte er in ein Fenster auf der anderen Straßenseite geblickt. Da stand sie, im ersten Stockwerk. Sie stand mit irgendeinem Mann am Fenster. Charlotte stand in seinen Armen, in einen unersättlichen Kuss versunken. Seine Hände strichen über ihre Brüste. Sie wollte sie wegschieben, aber sie tat es nicht. Er sah die Hände des fremden Mannes und ihre Hände um seinen Hals gelegt. Ihr Gesicht war dem Fenster voll zugewandt. Eine Verwechslung war nicht möglich. Larsson kannte Charlotte genau genug, um sie wiederzuerkennen. Er kannte dieses etwas wollen und es dennoch nicht tun. Er kannte dieses schwache Lächeln auf ihrem schönen Gesicht und ihm fiel ein, dass sie einmal vor ihm gestanden hatte, nur in ein Badetuch gewickelt, mit freien Brüsten. Es war Sommer und sie war braun gebrannt, sodass sie wie eine Malaien ausgesehen hatte. Er war auf sie zugetreten und hatte ihre Brüste gestreichelt, die davon spitz geworden waren. Und er hatte das Badetuch beiseite geschoben und sie ganz haben wollen und gemerkt, dass auch sie ihn haben wollte. Jetzt wollte sie ihn haben. Larsson sah, dass der fremde Mann seine Hand in ihren Halsausschnitt geschoben hatte, sodass auch er jetzt ihre spitz werdenden Brüste fühlen musste. In diesem Augenblick war Charlotte vom Fenster und in die Dämmerung des Zimmers zurückgetreten. Der Fremde war ihr gefolgt und Larsson hatte nur noch seinen Rücken gesehen. Jetzt war nichts mehr in Ordnung, das wusste er. In der Tegnérgatan hatte er es gemerkt. Die Szene war wie verabredet gewesen und er war froh gewesen, als Engström endlich gekommen war. Sie waren zum Essen gegangen. Gegen Abend war er nach Göteborg zurückgeflogen. Larsson winkte dem Kellner und bezahlte, was er getrunken hatte. Dann ging er durch das Tor des Uhrturms und bog nach rechts ab, wo er die Trattoria wiederfand, die er von früheren Reisen her kannte. Er aß ein Fischgericht und trank hinterher zum Kaffee eine Grappa, die auf grünen Zitronen aufgesetzt war und ihm wunderbar schmeckte. Halb betrunken ging er die Merceria hinunter, als ihm Harry's Bar einfiel. Er kannte den Weg genau. Aber kurz vor Harrys sah er ein Kino, das er noch nie bemerkt hatte, und ging hinein. It was an Oliver who Ein amerikanischer Lustspielfilm lief. Er hörte das schüttere Gelächter der wenigen jungen Leute, die vor ihm saßen. Larsson verstand den Film nicht. Er hörte nicht auf den englischen Text, sondern versuchte, den Inhalt aus den italienischen Untertiteln zu erraten, die ihn nervös machten. Er döste vor sich hin. Als das Licht aufflammte, verließ er hinter den jungen Leuten das Kino. Dann ging er, ohne sich umzusehen, den ganzen langen Weg zum Bahnhof hinauf und kehrte über die hochgeschwungene weiße Brücke in sein Hotel zurück. Der dickliche Mensch brachte ihm Wein und 3 Stunden später das Abendbrot, das wieder sehr gut war. Danach ging er zu Bett. Aber in dieser Nacht träumte er. Vielmehr, er erwachte halb von einem Traum, von einem furchtbaren Geruch nach verfaultem und scharfer Verwesung. Er beugte sich weit aus der offenen Fenstertür und sah auf das Wasser hinunter, aber die Nachtluft war klar und rein. Und als er das Bett durchwühlte, um die Herkunft dieses Geruchs festzustellen und die Suche vergeblich war, ekelte er sich vor sich selber und schlief bedrückt und angegriffen wieder ein. In der nächsten Nacht suchten derselbe Traum und dasselbe halbe Erwachen ihn heim. Das träumt man nicht zweimal, dachte er. Aber woher kommt es? Doch nicht aus der Wahrheit. An beiden Tagen ging er ins Kino, das er nun kannte. Er ging immer wieder hin. Es waren wirre, vernichtende Tage. Und als er herausfand, wonach es in seinen Träumen gerochen hatte, nämlich nach dem Schlamm auf dem Grund der Lagune, fühlte er sich nicht nur vernichtet, sondern auch verirrt. Eines Morgens schiffte sich Larsson nach Piräus ein. Er nahm das griechische Schiff und die Piazzetta schloss sich vor seinen Augen wie eine Schatulle. Der alte Dampfer, der ursprünglich einmal für die nordamerikanischen Binnenseen gebaut worden war, war ein vorzügliches Schiff. Man landete in Brindisi und Korfu. Am nächsten Morgen war Piräus erreicht. Larsson hatte mit dem Steward des Schiffes, das erst am Abend wieder auslaufen sollte, vereinbart, dass er sein Gepäck erst gegen Mittag oder am frühen Nachmittag von Bord holen werde. Bis dahin wolle er sich die Stadt ansehen. In Wirklichkeit besichtigte er die beiden großen Hafenbecken von Piräus. Johansson, Göteborg, hatte ihn gebeten, sich die großen Umbauten der Quayanlagen anzusehen, die kürzlich in Gang gekommen seien. Aber Larsson konnte nirgendwo eine Baustelle entdecken. Und auch der Leiter der Hafenkommandantur schüttelte nur den Kopf und sagte ihm, dass von solchen Plänen nie die Rede gewesen sei. Larsson unternahm daraufhin einen langen Spaziergang nach Munichia hinüber, um den winzigen Fischereihafen wiederzusehen, der ihm immer gefallen hatte. Es war schönes, helles Wetter und Larsson ließ sich Zeit. Er war froh, dass er seinen Auftrag schon erledigt hatte und am nächsten oder übernächsten Tag nach Venedig zurückkehren konnte, wo er das Hafenbauamt zu besuchen hatte, um sich die hydrographischen Pläne der Lagune aushändigen zu lassen. Johansson hatte vor, sich an der bevorstehenden Sanierung der Inselstadt zu beteiligen. Larsson saß eine Stunde vor einer Bar am Quai des kleinen Hafens von Munichia, trank einen Kaffee und 1 oder 2 Gläser Uso und sah dem Betrieb auf den Fischereifahrzeugen zu, die so viel ärmlicher und altmodischer waren als alles, was man in schwedischen Häfen beobachten konnte. Danach bat er den Kellner, ihm ein Taxi zu besorgen und fuhr damit nach Piräus zurück. Der Chauffeur holte Larssons Gepäck von Bord. Dann fuhren sie zu einem Hotel in Athen, wo Larsson seine Reisetasche dem Portier übergab und zuletzt zum Burgberg. Larsson entlohnte den Fahrer und stieg die Propyläen hinauf. Mit Entsetzen nahm er die Veränderung wahr, die in den wenigen Jahren mit ihm vorgegangen war, seit er zum ersten Mal in den Säulengängen des Parthenon gestanden hatte. Die ganze Akropolis bedeutete ihm nichts mehr. Er ging ratlos von Tempel zu Tempel. Er fand nicht einmal das kleine Birkenbäumchen wieder, in dessen Schatten er damals einen Pansmittag verschlafen hatte. Und ein großer Jammer ergriff ihn. Der Tag verflog ohne Spur. Abends saß er in der Placker in einem der Weingärtchen, trank Rezina und starrte das gegenüberliegende Haus an. Sein Blick wanderte. Die Vorderkante der Dachziegel war hell vermauert. Das ergab lauter kleine, ovale Handflächen. Unzählige Male das Gesicht Charlottes. In der Frühe flog er nach Tessera zurück, saß in der Nacht vor dem Quadri, fror zuletzt und war froh, am Ende einen Gondoliere zu finden, der sich anbot, ihn zu seinem Hotel zu fahren, sofern Larsson bereit sei, einige Kinder in Kauf zu nehmen, die auch nach Haus müssten. Es waren ein Dutzend Kinder, 10 bis 14-jährig, und ein kleines mageres Mädchen ausgenommen, lauter Jungen. Das Mädchen kuschelte sich an seine Seite. Larsson spürte ihre magere, vor Kälte zitternde Brust an seinem Arm. Er legte den Arm um sie. Sie kroch halb unter sein Jackett und das Zittern ließ nach. Larsson merkte, dass sie nach einer Weile sein Jackett abzutasten begann. Er lachte in sich hinein. Seine Brieftasche enthielt außer den wertlosen alten Flugscheinen nur ein paar tausend Lire, kaum genug, um den Gondoliere zu bezahlen. Als es das übliche Hin und Her um den Preis gab, steckte er dem Mann alles zu, was er in den Taschen hatte, und ging schlafen. Larsson wusste beim Erwachen nicht mehr, wie viele Tage oder Wochen er nun schon in Venedig sei. Ein ozeanisches Gefühl hatte ihn übermannt. Keine Stadt ist verlorener in der Zeit und Welt als diese. Er ging herum, besuchte Kirchen und Museen und sah auch die 2 Kurtisanen des Carpaccio wieder, ein Bild, das er sehr liebte. 2 Frauen auf einer kleinen Terrasse sitzend, umgeben von 2 weißen Tauben, einer schwarzen Taube, einem schwarzen Pfau. Ein Page, halb versteckt zwischen den Marmorsäulchen der Balustrade. Die ältere der beiden Frauen hält mit der linken die Pfote eines weißen Hündchens, während sich die Zähne eines braunen Wolfshunds in die Leine oder Peitschenschlaufe verbissen haben, an der sie ihn zerren lässt. Man hört sein Knurren. Die beiden Frauen sind gleich gekleidet, nur dass die Jüngere etwas erhöht sitzt, sodass sie den rechten Arm auf das Marmorgeländer stützen kann. Sie tut nichts. Sie hält ein weißes Tuch in der schlaff herabhängenden Hand. Ihr leerer Blick geht in eine Ferne, die man auf dem Bild nicht sieht. Das Ganze ist halb Spiegelung, halb optische Täuschung. Die beiden Frauen sind austauschbar und dennoch in nichts miteinander zu vergleichen. Die Jüngere scheint wie eine Spiegelung aus der fleischigen Schulter der Älteren hervorzuwachsen. Sie mag die Tochter, vielleicht auch die jüngere Schwester der Älteren sein. 2 Melusine in dieser nixenhaftesten Stadt. Wohin sich Larsson von nun an wandte, immer tauchten die Kinder aus jener Nacht wieder auf. Das kleine Mädchen führte sie an. Wenn er in einem Café frühstückte, kaufte er ihnen Eiscreme und er bezahlte stets aus derselben Brusttasche, was sie gierig beobachteten. Es war immer dasselbe, nur dass sich das Mädchen veränderte. Sie kam ihm jetzt oft selbstvergessen vor. Sie saß mit am Tischchen und löffelte ihr Eis. Aber genauso hätte sie irgendwo am Strand sitzen können und würde ihr Heft mit Comics in die Hand genommen und die Sonnenbrille aufgesetzt haben, wenn Larsson sich ihr genähert hätte. Eines Tages traf er sie allein. Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch das Dickicht der Gassen, die über dem Canal Grande liegen. Sie zog ihn in eine offenstehende Haustür und 2 oder 3 Stockwerke die Treppe hinauf. Dann legte sie den Finger auf die Lippen und hieß ihn schweigen. Larsson sah ihr zum ersten Mal ins Gesicht. Er fand sie hübsch mit einem Mal. Oder hatte sie sich geschminkt? Sie lächelte ihn an und bewegte ihre Finger, die um seine Hand geschlossen waren. Ihre Lippen zitterten plötzlich, als wollte sie etwas sagen und fände das erste Wort nicht. Da erschienen ein Mann und eine Frau im Fenster jenseits des Lichtschachts. Sie rissen sich gegenseitig die Kleider vom Leibe und fingen an, sich zu lieben. Es war dieselbe Szene, die Larsson mit Charlotte in Stockholm erlebt hatte. Nur spielte sie sich hier so ordinär ab, dass ihn schauderte. Die Kleine hatte ihn lächelnd beobachtet. Jetzt bemerkte sie seinen Ekel. Sie ließ seine Hand los und wurde rot. Trotzdem flüsterte sie: Wenn du willst, mache ich das für dich auch. Sie sah ihn an, zitternd und Tränen im Blick und immer noch lächelnd. Vor Unglück. Larsson riss sich los und rannte in sein Kino. Dort saß er allein im Dunkeln und fror. Er merkte, dass es ihm leid zu tun begann, dass er sie hatte gehen lassen. Tage, Tage, Tag ein, Tag aus. Ende September fuhr er mit den Kindern nach Chioggia und weiter in die Po-Mündung, wo die italienische Industrie einen Gummideich zur Rettung Venedigs vor den immer höher steigenden Novemberhochwassern erprobte. Es war ein weiß-grau blendender Tag mit wenig dünender See und der Versuchsdeich war quer über einen schmalen Arm des Deltas gespannt. Larsson blieb am Ufer stehen, aber den Kindern machte es Spaß, hin und her über den Deich zu warten, der gerade nicht aufgepumpt war. In Chioggia nahm Larsson ein Taxi und sie fuhren zusammen um die Lagune herum nach Venedig zurück. Das Mädchen saß neben ihm und sah ihn nicht an. Sie hatte ihn den ganzen Tag weder angesehen, noch hatte sie mit ihm gesprochen. Am Abend saß Larsson wieder vor dem Quadri. Zwischendurch fuhr er einmal auf den Campanile hinauf, wo er die grenzenlose Aussaat der Dächer überblickte und das weiß, neonweiß eingeschnittene Aquarium der Piazza. Der Mond stand hoch über dem Café Florian, vor dem Menschen auf und ab gingen und fantastische Schatten auf die blendend angestrahlten Mauern der Prokuratien warfen. Danach lief Larsson zu Fuß durch die Stadt, ging in den kleinen Hof, wo Marco Polo gewohnt hatte, trat auch auf die hintere Bühne hinaus und träumte sich irgendwo hin, während ein leichter Nachtwind in den beiden schmalen Gewässern, die sich hier treffen, mit dem Mondschein spielte. Spät ging er in sein Hotel zurück und schlief tief und lange. Anfang Oktober ging er alle Wege noch einmal, die er so gut kannte. Und das war in der Zeit des abnehmenden Mondes. Er überlegte, ob er am Ende der Woche mit dem griechischen Schiff nach Kreta weiterfahren sollte. Auf dem nächtlichen Heimweg durch das Gestrüpp der Stadt ging er einen der namenlosen Kanäle nach dem anderen entlang. Manchmal musste er umkehren, weil die Straße an einem vorspringenden Haus endete und ein Durchgang nicht zu finden war. Es war ein labyrinthisches Abenteuer, das ihn mit großem Glück erfüllte. Er genoss die Lust der Verlorenheit. Auf einer sehr schmalen Uferstraße stürzte er plötzlich über ein Tau oder eine Leine, die quer über das Pflaster gespannt war. Er schlug hart auf. Im selben Augenblick warfen sich mehrere Leiber auf ihn, deren Wärme er deutlich fühlte, und ein Messer wurde ihm in den Rücken gestoßen. Larsson war sofort tot. Er merkte nicht mehr, dass Hände sein Jackett aufrissen und seine Taschen leerten und dass er über die Uferkante hinweg ins Wasser gewälzt wurde. Eine Katze und eine Ratte bekämpften sich um irgendetwas auf dem Quai. Die Ratte schrie schrill in kein Ohr. Es kann auch anders gewesen sein. Zum Beispiel erst in den Jahren, als Johannson Göteborg anfing, sich für die riesigen Straßen- und Brückenbauprojekte im Amazonasbecken zu interessieren. Um eine ungefähre Vorstellung vom Umfang und den Schwierigkeiten dieser Pläne zu gewinnen, war er im vergangenen Sommer selbst nach Venezuela geflogen und hatte sich in Santo Tomé de Guyana auf einem britischen Luftkissenboot eingeschifft, das die einzigartige Flussverbindung erforschen sollte, die zwischen den Höhenzügen der Gran Sabana und der Sierra Parima hindurch vom Orinoco zum Rio Negro besteht. Von Manaus aus war Johansson nach Göteborg zurückgeflogen, voll von Zweifeln und Träumen, die er den Herbst hindurch gemeinsam mit Larsson in eine vernünftige Ordnung zu bringen versuchte. Ende Februar flog Larsson von Trinidad nach Belém in der Amazonasmündung. Er saß am Fenster des Flugzeugs und sah hinaus. Über der Küste von Venezuela lag der ölige Glanz schwarzer Oliven. Noch waren Urwald und Meer streng getrennt, doch als die Abenddämmerung die Konturen abrief, bekamen beide ihr Teil an grüner Ungewissheit. Der Orinoco kam in Sicht. Zwei Bleibänder, die sich schmal aus dem Wald zogen und von tiefgrünen Flecken umgeben, im Ozean auflösten. Inseln schoben sich davor, und 10 Minuten später waren es keine Bleibänder mehr, sondern eine Explosion und blutige Aureole. Es war 18.14 Uhr, als der Himmel im Westen aufbrach. Die Sonne lag ungeheuer und sich vergießend im Horizont, ein einziges Scharlachfeuer, und sie brachte das Delta des Stroms ganz zum Vorschein. Eine brennende Hieroglyphe füllte Larssons Flugzeugfenster. Das war der Hauptstoß, der Durchbruch. Ein Arm des Orinoco schwoll an, griff um sich, fing sich die schwächeren Flüsse ein, schob die Inseln beiseite, schüttelte das Delta ab, brach aus dem Zwang seiner Ufer aus und mündete. Da erschien der Mond, dünn wie ein Haar, eine winzige, gebogene Feder, die auf ebenem Kiel die Sonne verfolgte. Der Mond war einen Tag alt. Der Himmel dunkelte nach, als der Mond untergegangen war. Die Benimos, ein Frachtschiff von 1650 Bruttoregistertonnen, verließ am 1. März um 22 Uhr den Flusshafen von Belém do Pará, den sie aus New York kommend am Vortage angelaufen hatte, und dampfte ein Stück Strom abwärts. Sie hielt sich im roten Sektor des gewaltigen Ansteuerungsfeuers, das auf einem der Hochhäuser am Platz der Republik aufgestellt ist und die südliche Mündung des Amazonas beherrscht. Sie zog an Piers und ankernden Seeschiffen vorbei, deren Silhouetten über die leuchtende Stadt hinstrichen und ihre Hafenviertel verdeckten, später an einem Quartier von Pfahlhütten entlang, zwischen denen Palmen, Feuerstellen und kauernde Kinder zu erkennen waren, und glitt in die Nacht. Die Nacht war still, der Strom glatt, der Himmel von schweren Wolken verhangen, aus denen es wieder zu regnen anfing. Das jenseitige Ufer war zu erkennen, ein Schatten hinter wenigen rot blinkenden Bojen, aus denen sich Fischerboote und Eber lösten, ein Schattenspiel von durcheinanderwankenden Latein- und Schmetterlingssegeln, die sich, angezogen vom Regenglanz der Stadt, schnell entfernten. Larsson stand auf dem Bootsdeck der Venimos, von der Brückennock halb gegen den strömenden Regen geschützt, und sah zu. Er hielt die halbe Nacht hier aus, besessen von der Erwartung, dass ihm die rauschende Finsternis ein Geheimnis preisgeben werde. Irgendeinen festen Punkt, an dem die Vermessung dieser uferlosen Fremde ansetzen könnte. Aber als lange nach Mitternacht wirklich ein Licht in Sicht kam, ein Feuer oder eine Lampe im Urwald, war nicht einmal zu erkennen, wie hell sie brannte und wie weit entfernt. Baumstämme wischten durch ihren Schein, das Filigran der Lianen. Wenn dieses Licht etwas zeigte, so war es das Nichts. Larsson stand da und merkte, dass er mit Belém noch nicht fertig war. War ein Tag genug gewesen, um zu erfahren, wie Cholera riecht? sah er jetzt erst die Geier, die dicht an dicht auf den Dachfirsten hockten und Markt und Hafen überwachten. Einer hatte seinen Standort aufgegeben, hatte sich vornüber in die Luft fallen lassen und war dann mit einem einzigen Schlag seiner weit gespreizten Flügel über den Vero Peso hingestrichen, flach, zentimetergenau über die Kutter und Barken hinweg, die im versandeten Bootshafen lagen. Auf den gestrandeten Fahrzeugen kochten die Frauen und warfen Abfälle über Bord. Der Geier nahm keine Notiz. Dazu der Regen. Larsson war vom Platz der Republik die Avenida zum Strom hinuntergegangen. In den Schaufenstern hatten Pantherfelle gehangen, die schönen Häute der Riesenschlangen, bedeckt mit Geheimschriften. Daneben ausgestopfte Papageien und Bilder von Stromlandschaften, die aus Schmetterlingsflügeln zusammengestückelt waren. Und eine Wettnis verhießen. Aber die Regengänger, die Larsson entgegengekommen waren, hatten Nein dazu gesagt. Es hatte wie Spanisch geklungen, nur dass das harte, hochfahrende, federnde des Spanischen hier verloren war. Portugiesisch klang blind und abgeschlagen. Selbst die Straßenhändler vor ihren verregneten Ständen hatten eher geflüstert, ihn eher am Arm gezupft, als dass ihn einer angesprochen hätte. Da hatte es Zwirn, kleine Spiegel, Postkarten mit einem Gruß aus Belem zu kaufen gegeben und Larsson hatte die Schiffe und die nassen, hängenden Segel und Fischernetze gesehen, dazwischen wieder Frauen beim Kochen unter Palmlöchern und dahinter der Strom und das driftende Land. Am zweiten Tag der Flussfahrt dampfte die Venimos den schmalen Urwaldkanal hinauf, der die 300 Kilometer Insel Marajo vom südlichen Festland trennt. Die Lotsen hielten jetzt das Schiff dicht unter dem Ufer. Grauer Himmel, graue, schweißtreibende Luft. Und zwischen Fluss und Himmel der Wall des Waldes. Diese furchtbare Mauer aus Baumstämmen, die von Lianen verwoben sind zu einer undurchdringlichen Armierung. Dazwischen die riesenhaften Leichen gestorbener Bäume, grünlich-grelle Gerippe, die mit Leuchtfarbe angestrichen, den Wald hoch überragend und das dickste Dickicht durchscheinend. Larsson und ein Ehepaar aus Chicago waren die einzigen Passagiere der Venimos. Die Frau saß im Deckstuhl, trank seit dem Morgen Whisky und starrte mit hochrotem Gesicht auf die Deckplanken. Ein Wall von Feindseligkeit stand ihnen gegenüber. Larsson dachte: Aber es ist eine Feindschaft, die man erwidern kann. Solange es trocken blieb, sah man im Wald keine menschliche Spur. Erst als am Nachmittag der Regen wieder einsetzte, sah Larsson einige Pfahlhütten und geduckte Segel schlichen unter dem Ufer hin. Vor einer der Pfahlhütten stand eine Frau. Sie trug ein blaues Kleid. Vom Schiff winkte jemand hinüber. Sie antwortete nicht. Sie verfolgte die vorbeiziehende Venimos nicht einmal mit den Augen. Das Schiff schnitt durch ihren Blick hindurch. Dann donnern und der Regen schwoll an. Der Rest des Tages ertrank. Der Wald troff, die Ufer ergossen sich. Die Haut des Flusses bestäubte sich, wurde weiß wie verschneit unter den einschlagenden Stahlruten des Regens. Rauschende Blindheit und Dämmerung. Der Wald verschwand in steigenden und fallenden Wassern. Alles Wasser der Welt. Die Fahrt dauerte tagelang. Sie erreichten den nördlichen Hauptstrom des Amazonas. Die Venimos dampfte durch einen breiten Schärengarten nach Westen. Die Nordküste wurde hügelig und wo der Strom Bodenwellen durchschnitt, klafften brandrote Wunden. Larsson befand sich in einer Ratlosigkeit, die er nie in seinem Leben gekannt hatte. Was hatte ihn hierher verschlagen? Was wollte er hier? War er wirklich André? Verrückt, verloren in Wildnis. Er rannte auf die Brücke der Venimos hinauf und sah dem Rudergänger über die Schulter. Der Kompass bewegte sich nicht. Und erst als einer der beiden Lotsen mit dem Finger nach Backbord deutete, drehte der Mann das Rad ein paar Spaken weiter und die Kompassscheibe schlug langsam aus. Also gab es noch Himmelsrichtung. André war schlechter dran gewesen. Schlechter und besser zugleich. André hatte die vollkommene Freiheit erreicht. Aber Larsson merkte, dass es die vollkommene Freiheit nicht war, nach der er sich sehnte. Er wollte gebunden sein. Am fünften Tag machte das Schiff unter einer Stadt am nördlichen Ufer fest, um 80 Tonnen Gummi an Bord zu nehmen, eine Sorte Rohgummi, aus dem Kaugummi gemacht wird. Über Nacht lagen sie neben einer Segelschiffshulk, in der eine Fabrik zum Knacken von Paranüssen untergebracht war. Als es ihm einer der englischen Steuerleute mitteilte, sah Larsson ihn groß und erleichtert an. Also war nicht er verrückt geworden, sondern die Wildnis. Larsson ging an Land. Es war eine stille Stadt, die hoch über dem Strom an den Hügeln hing. Sie blickte auf die Venimos hinunter und auf die Hulk, als hätte sie selbst keine Mitte und müsste sich umsehen, um am nächsten Morgen weitermachen zu können. Auch die Bewohner der Stadt waren still, nur dass aus den offenen Fenstern aller Häuser die Radios schrien. Zwei verschiedene Radioprogramme im Wettstreit, den beide gewannen. Hochbeinige schwarze Schweine liefen frei durch die Straßen und als es dunkel wurde, übernahmen sie das Regiment in der Stadt. Larsson fand eine Garküche hinter der Markthalle, wo die Schweine am lautesten schmatzten. Es war ein Stand wie auf Jahrmärkten, mit einer weißen Plane überdacht. Larsson setzte sich an den Tisch, der mit einer Blechkanne voll brennendem Kerosin und Tellern und Tassen ordentlich gedeckt war. Ein Mann im blauen Kittel kam gleich von der Straße herauf, wo er den Radios zugehört hatte, und schenkte ihm Kaffee ein. Nach einer Weile fand sich ein zweiter Mann ein. Er war sehr alt und hinkte, sodass er von den Radios herauf lange gebraucht hatte. Er setzte sich an die Schmalseite des Tisches und sah Larsson unverwandt an. Er sah Larsson aus tränenden Runzeln heraus an. Die Neugier glimmte unter seinem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Larsson bezahlte seinen Kaffee und kehrte lange vor Mitternacht an Bord zurück. In der Nacht erwachte er einmal von einem Traum. Er wusste im ersten Augenblick nicht, wo er war. Er hatte im Traum etwas Schwarzes gesehen. Die Farbe des Nichts. Am 6. März lief die Venimos in Manaus ein. Sie machten 2200 Kilometer oberhalb der Mündung des Amazonas neben einem Frachtdampfer von 10.000 Bruttoregistertonnen fest, der die türkische Flagge führte. Johansson Göteborg hatte in seiner Begeisterung für die ganz unwahrscheinliche Hauptstadt der brasilianischen Provinz Amazonia für Larsson Quartier gemacht. Und Larsson saß nach Einbruch der Nacht auf der überdachten Terrasse seines Hotels und las die Post, die er hier vorgefunden hatte. Die meisten Briefe stammten von Johansson, der ihm noch einmal einschärfte, welche Sehenswürdigkeiten er sich in Manaus ansehen müsse. Vor allem natürlich das Opernhaus, eine Kopie der Mailänder Scala, für das jeder Stein, jedes Fensterbrett, jede Treppe aus Paris importiert worden war. Sarah Bernhardt war hier aufgetreten und Caruso hatte nur darum nicht in Manaus gesungen, weil ihm das Klima während der Fahrt von Belem herauf Schwierigkeiten gemacht hatte und der Kapitän nicht umdrehen wollte, sodass Caruso den ganzen Schaufelraddampfer samt Kapitän aufkaufen musste, um Belem wiederzusehen. Aber zu Larssons Überraschung hatte ihm auch Camilla geschrieben. Eines ihrer kurzen, flüchtigen Briefchen, wie er sie vor 4 oder 5 Jahren zuletzt bekommen hatte. Larsson las, trank Rum und aß seine Aspirintabletten dabei. Zwischendurch ging er einmal zum Portier hinunter und gab ein Telegramm an Camilla auf. Er telegrafierte ihr, sie möge herüberkommen und er werde bis zum 15. April auf sie warten. Als Treffpunkt gab er ihr die Adresse eines Luftfahrtbüros in Iquitos an. Der Portier nahm das Formular entgegen und überflog es. Ich kann es erst am Morgen bestellen lassen. Es hat Zeit, es ist nicht sehr eilig. kehrte auf die Terrasse zurück, als gerade ein Gewitter losbrach. In Augenblicken verwandelte sich die abschüssige Straße zum Strom hinunter in einen reißenden Bergfluss. Die Fußgänger flüchteten, die Autos parkten abgeschlagen im Rinnstein und nur die Autobusse boxten sich durch gegen die schäumenden Stromschnellen und verschwanden in der oberen Stadt. Am nächsten Morgen regnete es immer noch, wenn auch aus der nächtlichen Katastrophe ein sanfter Landregen geworden war. Beim Frühstück auf der Terrasse fiel Larsson ein, dass Camilla ja gar kein Geld hatte für diesen Flug um die halbe Welt, den er ihr zugemutet hatte. Er ließ sich vom Kellner ein zweites Telegrammformular bringen, aber er füllte es nicht aus. Er hatte seine Bank mit der Überweisung an Camilla beauftragen wollen, aber während er noch überlegte, ob er nicht besser an Johansson telegrafieren und ihn bitten sollte, die Überweisung vorzunehmen, verlor er die Lust, es zu tun. Camilla, die nie eine Verabredung eingehalten hatte, würde ja doch nicht nach Iquitos kommen. Es war eine Wahnsinnsidee gewesen, ihr zu telegrafieren. Sie hatten sich ja gar nicht verabredet. Und wusste sie überhaupt, wo Iquitos lag? Der Kellner räumte das Frühstücksgeschirr weg. Larsson ließ sich einen doppelten Rum bringen und während er ihn langsam trank, dachte er an Camilla. Er sah sie. Er sah sie in dem leichten Regen am Geländer der Terrasse stehen und sie sah ihn an. Es war seit Antritt der Reise der erste Blick, der seine Augen traf. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass seine ganze Reise hinter seinem eigenen Rücken stattgefunden habe. Niemand hatte ihm ins Gesicht gesehen. War er überhaupt nur von hinten zu sehen gewesen? Er warf seine Zigarette weg, trank den Rum aus und ging in sein Zimmer. Sein Bett war schon gemacht. Er setzte sich an den kleinen Schreibtisch, schaltete die Leselampe ein und nahm einen Bogen Papier. Er überlegte, was er Camilla schreiben sollte nach so langer Zeit und brachte nur ein paar Zeilen zustande. Was ihn irritierte, war der Spiegel hinter der Leselampe. Er sah im Spiegel sein Gesicht, er sah das Papier, die Zeilen, die er geschrieben hatte, den Füllfederhalter in seiner Hand. Und es kam ihm plötzlich absurd vor, hier zu sitzen und zu schreiben und sich beim Schreiben zusehen zu müssen. Er schob das Papier weg, sah starr in den Spiegel und begann mit Camilla zu reden. Er hatte sich auf den ersten Blick in Camilla verliebt. Er hatte sich immer und stets in seinem Leben auf den ersten Blick verliebt. Ein paar Monate später war sie auf dem Weg zum Bahnhof, um ihre Schwester vom Nachtzug abzuholen, vor ihm hergegangen. Und sie hatten sich, als sie es sich beide wünschten, plötzlich in den Armen gelegen. Und wieder später, fast ein halbes Jahr später, hatte er sie gefragt: Ziehst du dich aus oder soll ich dich ausziehen? Camilla hatte sich ausziehen lassen und es war eine lange, herrliche Nacht geworden. Dass sie nur ihn bekam, schien sie nicht zu beunruhigen. Sie küsste ihn selbstvergessen mit offenem Mund. Manchmal war wirklich die erste Nacht die längste und herrlichste Nacht gewesen. Nur, dass er mit Camilla eine zweite erlebt hatte, die noch herrlicher geworden war als die erste. Jetzt hatte sie nicht nur ihn bekommen, sondern auch es. Sie hatte gezittert und tief aufgeseufzt. Dass sie es bekommen hatte, hatte sie ihm am nächsten Tag, als er sie abholen kam, auch noch gesagt. Larsson sah in den Spiegel. Er sah sein fremdes Gesicht, das nicht zu ihm passte, sah es, sah, dass er älter geworden war und sagte zu sich: Alter Hund. Er merkte sofort, dass er es mit einer bestimmten Zuneigung zu sich gesagt hatte und schüttelte sich vor Abscheu. Er löschte die Leselampe und sein Gesicht verschwand. Er stand auf, nahm seinen Regenmantel aus dem Schrank und verließ das Hotel. In der Halle lief ihm der Portier nach und sagte Larsson, er habe das Telegramm gleich in der Frühe bestellt. Larsson gab ihm ein Trinkgeld und ging die abschüssige Straße hinunter zu den Markthallen am Ufer des Stroms, die er von der Hotelterrasse aus hatte liegen sehen. Die Hallen waren verglast gewesen. Über die Reste der Glasscheiben lief der Regen. In der ersten Halle Stoffe und Kleinkram. Daneben Hallen voll von Früchten, Bergen von Stockfisch, gesäuertem Schweinefleisch von bläulicher Durchsichtigkeit, tropfenden, nässenden Sachen, die übel aussahen. Die schleimige Vergänglichkeit hatte sogar die schönen Jaguar- und Ocelot-Felle angefallen, die ungegerbt zusammengerollt lagen. Nur die Schlangenhäute hatten nichts von ihrem Glanz verloren. Als wäre das Streifen am Aas hin ganz ihre Sache gewesen. In den Giebelfronten der Hallen waren immer noch Reste der alten Verglasung zu sehen. Die Urubus hockten davor, die schwarz glänzenden Geier. Sie starrten unbewegt über den Strom hin, der sich im Regen wälzte, in gelben und zimtfarbenen Muskelsträngen. Sie verachteten das Dickicht der Boote, die am Marktquai lagen. Sie wachten über Fisch, Fleisch und Kutteln unter den Hallendächern. Sie hatten Geduld. Sie hatten Hoffnung nicht nötig. Sie warteten das Hinterher ab. Larsson sah hinauf. Unzählige regungslose Blicke und keiner, der ihn betraf. Er starrte lange hinauf. Trotzdem verpasste er das Signal, das die Geier von irgendwoher bekamen. Eine Sekunde musste ihnen ein Zeichen gegeben haben, denn sie drängten sich plötzlich an den zersplitterten Glasscheiben vorbei, alle auf einen Schlag. Sie ließen sich fallen, stürzten sich in den Morast der Verwesung. Während des Überfalls nicht ein Laut, von den Vögeln nicht und nicht von den Leuten, die ihnen entgegengesehen hatten. Nur schwarze Flügel und Rauschen und ein langer, langsamer Flug mit der tropfenden Beute unter das Glasdach zurück. Larsson ging weg. Am 10. März flog Larsson weiter. 10 Flugzeuge starteten von Manaus innerhalb einer Stunde. Danach erlebte Larsson 200 Minuten Schwärze. Und das ist keine Metapher. Der Urwald ist schwarz, aus einer Höhe von 2000 Metern gesehen. Darüber hing hoch und öde ein alto stratus Himmel. Noch immer war der Strom hier 10 bis 25 Kilometer breit. Ein Fjord, ein Meeresarm, der den Wald zweiteilte. Dann zog sich der Amazonas aus Larssons Flugzeugfenster nach Norden zurück. Immerhin blieb zu erkennen, dass alle Flüsse aus dem Wald ihm nachdrängten. Locker gebündelte Schlangen, die manchmal ausschlugen. Dazwischen schimmerten von Zeit zu Zeit Tümpel herauf, vitriolgrün in der vollkommenen Schwärze und von den riesigen Kuchenblättern der Victoria Regia überwuchert, dass es aus der Höhe aussah, als wären sie mit Wasserlinsen bedeckt. Larsson hatte seine Stirn gegen die Fensterscheibe gelegt und sah hinunter. Und plötzlich war er wieder 9 Jahre alt und saß, über den Schulatlas seines Vaters gebeugt, der Afrika weiß ausgewiesen hatte und Brasilien, weiß in der Mitte. In der Mittagsstunde des 10. März landete Larssons Flugzeug in Letizia, wo Brasilien, Kolumbien und Peru zugleich auf den Amazonas stoßen. Hier gab es nur noch eine Bewegung, das Strömen des Stroms. Die Abreißkalender hatten ihre Blätter verloren. Die Zeiger der Uhren bewegten sich nicht mehr. Am nächsten Morgen setzte sich Larsson in den Einbaum des José Ramón Castillo, 25 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in der Bretterhütte mit der grünen Tür gleich unten am Fluss. Larsson suchte nach einer Möglichkeit, nach Iquitos weiterzukommen. Auf halbem Wege nach Peru hinüber lag eine Insel im Strom. Am Ufer hatten 2 Fahrzeuge festgemacht. Diese ließ Larsson zuerst ansteuern, um auf gut Glück zu fragen, ob etwa eines ihn nach Iquitos mitnehmen könne. Er berührte das erste Fahrzeug mit der Hand und sah durch eine Luke in der Bretterwand des Deckshauses in Wirrwarr. Da war ein großes Gerümpel in dem dämmerigen Raum. Larssons Augen unterschieden Körbe und Stoßbretter, einen Berg grüner Pferdebananen und über die Wäscheleine gespannt trocknende Maiskolben. Gegen die Rückwand des Verschlags lehnte im Dämmerlicht ein Mann, der rauchte. Kniehoch über den Decksplanken schaukelten in Hängematten drei verschlafene Weiber. Das Schaukeln ging hin und her und nur eine der Frauen blickte Larsson an. Es war die im geblümten Kleid, die der Luke am nächsten hing. Ihr schaukelnder Blick streifte ihn nur, als hätte er Lust wegzutauchen. Aber ganz zog sie ihn doch nicht zurück. Larssons Frage, ob das Boot nach Iquitos weiterführe, überhörte sie einfach. Es sah aus, als passte ihr Larsson ganz gut in den Tag, der ihr sowieso nicht gefiel. Auch die anderen Frauen schaukelten weiter. Ihre Gesichter blieben auch taub, als José Larssons Frage wiederholte. Die eine säugte ein Kind, die letzte, jüngste, war fast nackt. Da schob ein Junge, der auf dem Dach des Verschlags lag, seinen Kopf über die Kante, sah in die Luke, guckte dann Larsson an, grinste und spuckte ins Wasser. Der Mann, der geraucht hatte, trat auf das Vordeck hinaus. Er tat plötzlich geschäftig und sein Kopf ging in großer Bewegung, aber seine Antworten hatten mit Larssons Fragen nichts zu tun. José, der sich und seinen Einbaum an der Lukenkante festgehalten hatte, ließ los und sie trieben weiter. Auf dem Achterdeck des zweiten Fahrzeugs war eine junge, dicke Frau beim Kochen. Der Topf stand auf einem offenen Feuer. Sie pulte eine Banane aus der Schale und stocherte mit der geschälten Frucht im Brei. Aus der Tür des Deckshauses krochen zwei Kinder hervor. Sie stellten sich neben der Mutter auf, sahen Larsson ernst an und hielten einander bei der Hand. José wiederholte Larssons Frage, aber auch diese Frau schien ihn nicht zu verstehen. Larsson war erleichtert, als José seinen Außenbordmotor wieder anriss und sie zurückfuhren. Die Idee, auf den Ewern anzufragen, kam ihm jetzt irrsinnig vor. Die drei schaukelnden Frauen, draußen der Tag und hinter seinem Rücken der sinnlos breit strömende Fluss und zwei Ufer voll Wald ohne Sinn. Das Schaukeln der Weiber hatte etwas Rotierendes an sich gehabt. In jedem Punkt, der rotiert, steckt ein Punkt, der stillsteht. Der ganze Tag schien Larsson plötzlich aus Punkten gemacht, die stillstanden, und um sie herum kreiste es irgendetwas. Die Wirbel, die so entstanden hatten, keinen Rand. Trotzdem berührte keiner den anderen. Larsson hätte aufschreien können und niemand würde ihn gehört haben. Am Abend ging Larsson am Ufer des Stroms auf und ab. Er ging auf einem schmalen Rasen unter Bäumen. Den Bäumen gegenüber standen in einigem Abstand Bretterhütten. In einer der Hütten brannte Licht. Larsson fand die Tür offen und trat ein. Es war ein kleiner Laden, wo man Zigaretten kaufen konnte oder Zuckerrohrschnaps. Und er sah an der Theke den Mann stehen, der auf dem ersten Ewer heute geraucht hatte und dann plötzlich so geschäftig geworden war. Er strahlte, als er Larsson wieder sah. Larsson ließ sich einen Schnaps und Zigaretten geben und dann lud er den Schiffer und den Besitzer des kleinen Ladens zu einem weiteren Schnaps und zum Rauchen ein. Große Brüderschaft lag in der Luft. Wirklich schickte der Schiffer am nächsten Morgen den Jungen, der auf dem Dach des Deckshauses gelegen hatte, herüber. Er sollte Larsson holen. Larsson fuhr mit ihm und lebte eine Woche oder zwei auf den beiden Fahrzeugen im Wirrwarr und Gerümpel zwischen der kochenden Frau und den schaukelnden Frauen, den Kindern, die ihn gemustert hatten und dem, das noch gestillt werden musste. Und er kam sich gut aufgehoben vor. Das war ein Gefühl, das er kaum je in seinem Leben gekannt hatte, und ihm war wohl. Dann war es soweit, dass er keinen Schnaps und keine Zigaretten mehr einkaufen konnte, weil ihm das Bargeld ausgegangen war. Der Abschied ging ohne alle Dramatik vonstatten. Der Junge, der ihn an Bord geholt hatte, fuhr ihn in seinem Einbaum wieder an Land. Es fuhr sich schöner mit ihm als mit José, denn sein Einbaum hatte keinen Außenbordmotor, sodass man dem Abend zuhören konnte. Und Larsson brauchte auch nicht zu sagen, wo er an Land gesetzt werden wollte, sondern konnte die Richtung mit dem Finger zeigen. Es war ein schöner Abend zwischen dem Aluminiumhimmel und dem aluminiumfarbenen Strom an Backbord. Die schwarze Folie des Waldes klebte dazwischen. Nach langer Weile kam eine Pfahlhütte auf dem nordöstlichen Ufer in Sicht, deren Tür offen stand. Ein stechendes Licht fuhr aus der Tür und im Fenster sah Larsson eine weiß gekleidete Frau stehen. Er ließ sich an Land setzen und der Junge mit dem Einbaum kehrte zu den Evern zurück. Larsson ging auf die einsame Hütte zu, stieg die hölzerne Treppe hinauf und trat durch die offene Tür ein. In der Mitte eines Kreises von strahlenden Kerzen lag ein toter Indio. Es war ein junger Mann. Seine Frau stand am Fenster und blickte über den Strom hin nach Westen. Es war die Stunde der großen Fledermäuse, die hier Vampire genannt werden. Die Vampire waren auf der Jagd. Die Frau hatte von Larsson keine Notiz genommen. Sie starrte in den Rest des Tages, von dem im Westen noch ein schwacher gelblicher Schein über dem Horizont stand. Larsson verließ die Hütte und ging seines Wegs. Er ging in die Nacht hinein, die kühl und trocken war, und er genoss seinen Weg. Irgendwann in der Nacht fiel ihm Camilla wieder ein. Er hatte einmal, damals in seiner jetzt aufgehobenen Existenz, einen sehr langen Brief von ihr bekommen. Sie war krank gewesen und hatte ihm geschrieben, weil sie sich nicht mehr für ihn entscheiden konnte. Larsson fühlte wieder die Trostlosigkeit, die ihn damals befallen hatte. Er merkte, dass jede Erinnerung ihn trostlos zurückließ. Eine Zeit lang scheint Larsson geschlafen zu haben, denn er erwachte am hellen Morgen und setzte ausgeruht seinen Weg fort. Er kam nur langsam voran in dem Dickicht, da er keine Machete besaß und auf ungebahnte Pfade angewiesen war. Um die Mittagszeit wurde es heiß im Busch und die Zikaden brüllten, dass es ihm in die Ohren gellte. Sein Weg führte ihn genau in das Gebrüll hinein. Er kam zu einer Lichtung, in deren Mitte ein riesenhafter gelber Baum stand. Der Baum war tot. Was ihn gelb machte, waren Millionen toter und sterbender Zikaden. Die leeren Hülsen und Exkremente der Sterbenden rieselten unaufhörlich aus der Höhe herab. Und hier, in der Mitte des Gebrülls, war es vollkommen still. Am Nachmittag geriet Larsson in ein sumpfiges Waldgebiet und eine Herde Affen jagte vor ihm her durchs Unterholz. Er ging lachend weiter, bis er sah, dass sich am Boden unter einem Blatt etwas bewegte. Er hob das große Blatt vorsichtig in die Höhe. Ein kleiner Affe lag darunter, der krank war. Er hatte klägliche Augen. Man hätte Larssons Weg durch den Wald verfolgen können. Denn 3 oder 4 Tage lang flogen die Vögel auf, wo er ging. In dieser Zeit passierte er eine Mauer von Schmetterlingen. Die Schmetterlinge waren gelb, doch gegen den Himmel gesehen sahen sie grau aus. Sie schwirrten so dicht um seinen Kopf, dass er kaum atmen konnte. Ein gelber Paysage, der in Wahrheit schwarz war. Er musste ans Meer zurückdenken, wo er diese gelben Schmetterlinge manchmal weit vom Strand entfernt hatte fliegen sehen, bis sie die Wellen gestreift hatten und auf dem Wasser liegen geblieben waren. Er hatte das oft beobachtet, wenn im Sommer die Zeit der Schmetterlinge vorbei war. Am vierten oder fünften Tag flogen keine Vögel mehr auf. Und wieder etwas später sammelten sich die Vögel um einen Punkt, der nicht weit vom Ufer des Amazonas entfernt war. Es waren dieselben Vögel, die vorher vor Larsson geflohen waren. Jetzt war er alt. Larsson hatte den April und Mai an der französischen Kanalküste verbracht, wo während seiner Jahre in Japan in einer Flussmündung unweit von Saint-Malo eine Art doppelt wirkender Talsperre gebaut worden war. Die hier bis zu 10 Metern hoch auflaufende Tide schob sich durch die Staumauer hindurch in die trichterförmige Mündung der Rance und lief bei einsetzender Ebbe auf demselben Wege ins Meer zurück. Beide Male wurden die andrängenden Wassermassen über Niederdruckturbinen geleitet, beachtliche Mengen elektrischer Energie erzeugend. Larsson gefiel das Kraftwerk, wenn er auch vermutete, dass die enormen Anlagen erst nach sehr langer Zeit amortisiert sein würden. Es kam hinzu, dass es in der Welt nur wenige Strommündungen gab, die von so hohem Tidenhub begünstigt waren. Er hatte nur einmal davon gehört, dass es in der Sowjetunion eine ähnliche Meerestalsperre gäbe. Larsson begann, an den flachen Stränden vor Cancale mit kleinen Gezeitenhubwerken zu experimentieren, die für geringe Fluthöhen gedacht waren. Aber hier liefen nun wieder die Meeresströmungen so stark, dass er seine Apparaturen mehrmals verlor und Johansson Göteborg die Versuche zu kostspielig fand. Larsson kehrte nach Schweden zurück, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen kam. Am Ende einigten sie sich darauf, dass Larsson seine Arbeiten in den Gewässern um Long Island vor der amerikanischen Atlantikküste fortsetzen sollte. Im Juni flog Larsson nach New York. Er war gern unterwegs, aber er hatte Zeit seines Lebens einen Horror vor dem Ankommen gehabt. Diesmal legte er sich während des Fluges genau zurecht, wie seine Ankunft und der Aufenthalt in New York werden sollten. Und er machte es genauso, wie er es sich ausgedacht hatte. Er nahm vom Kennedy Airport den Hubschrauber, der ihn nach einer großen Schleife über das abendlich glänzende Manhattan hinweg auf dem Dach eines Wolkenkratzers absetzte. Er fand ein Taxi und sagte dem Fahrer, dass er irgendwo übernachten wolle. Der Mann musterte ihn, überlegte einen Moment und setzte ihn schließlich vor einem Hotel ab, das Larsson sofort gefiel. Es war ein altmodischer Kasten von 10 oder 12 Etagen, der, wie sich am anderen Morgen herausstellte, nahe dem East River gelegen war. Larsson schlief gut. Zeitverschiebungen hatten ihm nie etwas ausgemacht. Und er freute sich, dass er, wenn er nur alles wie geplant weiterführe, New York kaum sehen, also in New York auch nicht angekommen sein werde. Als er am Morgen in der Hotelhalle, die ganz in Chippendale möbliert war, beim selben Portier, der ihn am Abend eingelassen hatte, seine Rechnung bezahlte, fragte er den weißhaarigen Mann, ob denn das Haus leer sei. Ich habe keinen Menschen getroffen. Das Hotel wird noch vor dem Herbst abgerissen, um irgendeiner monströsen neuen Sache Platz zu machen. Ich werde auch mit abgerissen, aber am Frühstück kann ich ihn noch von nebenan kommen lassen. Sie lächelten einander zu. Der Portier melancholisch, Larsson kopfnickend. Nach dem Frühstück fuhr Larsson mit dem Taxi über den East River hinweg nach Long Island, wo ihm Johansson am Rande der Middle Bay eine Strandhütte hatte mieten lassen. Johansson hatte auch für einen Assistenten gesorgt, einen jungen Schwarzen, der gelernter Mechaniker war. Er hieß Homer. Homer fuhr Larson an einem der ersten Tage mit einem Motorboot durch die seltsam kahle und stille Middle Bay und dann an Long Beach vorüber nach Atlantic Beach. Hier aßen sie zu Mittag und Larson erzählte Homer, auf welche Schwierigkeiten er bei den Versuchen an der französischen Küste gestoßen war. Homer, der Long Island genau zu kennen schien, hatte schon bestimmte Strände und Wattengewässer, die über Priele mit dem Gezeitenschub in Verbindung standen, für ihre Arbeit ausgesucht. Er hatte auch die neuen Apparaturen ausgepackt, die aus Göteborg eingetroffen waren. Sie stellten sie nacheinander an verschiedenen Plätzen auf. Und im Juli konnte Larsson Johansson mitteilen, dass die Maschine seit 14 Tagen ohne große Schwankungen ein Äquivalent von 500 Watt leiste. Johansson war in seinem Element. Er rechnete und tüftelte und schon nach einer Woche teilte er der schwedischen Presse die ersten Ergebnisse von Larssons Experiment mit und verband damit Spekulationen, dass ein Land wie etwa Dänemark, wenn es nur eine genügende Zahl von Larssons kleinen und billigen Tidenpumpen an seiner Nordseeküste und im Limfjord aufstellen lasse, in absehbarer Zeit mit billiger Energie versorgt werden könne. Auf die Gegenfragen, ob nicht beim ersten besten Weststurm die ganzen Anlagen weggeschwemmt würden, war er vorbereitet. Seine Konstrukteure seien bereits dabei, eine flache Version der Maschine zu konstruieren, die auch unter Wasser und selbst unter Schwemmsand ihren Dienst tun werde. Ende Juli schickte Johansson einen Packen Zeitungsausschnitte an Larsson und schrieb ihm, dass er hinüberkommen werde, sobald die erforderlichen Patente angemeldet seien. Larsson kam aus dem Staunen nicht heraus. Johanssons Pressemeldungen hatten ihm die New Yorker Presse auf den Hals gehetzt. Er fand seine Strandhütte von Reportern und Kameraleuten verschiedener Fernsehanstalten belagert. Die Angebote der Elektroindustrie trafen ein. Larsson war zum ersten Male froh, dass es Johansson in Göteborg gab. Er verwies die lästigen Fragesteller an die Firma in Göteborg. Der Rummel beruhigte sich. Anfang August trank Larsson mit der Reporterin einer New Yorker Zeitschrift Tee in seiner Hütte. Lillian war Anfang 30, gescheit, hübsch, begabt, Wirklichkeit nicht nur haargenau zu beobachten, sondern die registrierten Feststellungen so ins Licht zu setzen, dass sie einen eigenen Ausdruck gewannen und wie stark vergrößerte Fotografien wirkten, die eine Spur körnig waren, was sie geheimnisvoll machte. Sie hatte ihm von ihrer täglichen Arbeit erzählt, darunter Erlebnisse, die Larsson vielleicht komisch oder grotesk gefunden hätte, die sich aber in Lillians Wiedergabe mitunter wie unendlich Vergebliches, auch Trauriges anhörten. Larsson hatte sich sofort in Lillian verliebt. Nur war es eine Zuneigung, wie er sie noch nicht erlebt hatte. Er wunderte sich mehr über Lillian, als dass er sie bewunderte. Ihre gleichmütige Genauigkeit erschreckte ihn und er fürchtete, dass sie im Grund ihres Wesens kalt sei. Jetzt tranken sie Tee und rauchten. Larsson versuchte, es zu einem Gespräch kommen zu lassen, obwohl es Lillian, die ihn durch den Rauch ihrer Zigarette hindurch musterte, diesmal nicht darauf anzukommen schien. Er wollte sie nicht ausfragen oder zum Reden bringen, dazu war er zu scheu. Also müsste er von sich reden. André fiel ihm ein. Lillian hatte ihm erzählt, dass sie vor Jahren einen Bericht über Andrés Nordpol-Expedition geschrieben habe, und zwar aufgrund der Tagebücher, die man 1930 bei den Toten auf der Insel Växjö gefunden hatte. Sie hatte den Versuch gemacht, die 33 Jahre, die André und seine beiden Begleiter verschwunden gewesen waren, mit ungeschichtlicher Wirklichkeit zu füllen. Larsson erzählte ihr von seiner fixen Idee und er sah sich wieder allein in dem Korb unter dem vereisten Ballon in die Wildnis des Eises einziehen. Lillian sagte kein Wort. Sie sah ihn unverwandt an, erstaunt, fast überrascht. Larsson wurde verlegen und stopfte sich eine Pfeife. Warum ich mir als Kind eingebildet habe, dass das Nichts weiß sei, weiß ich selber nicht mehr. Glauben Sie immer noch, dass das Nichts weiß ist? Es ist natürlich schwarz. Aber vielleicht gibt es doch noch einmal ein weißes Nichts. Und dann? Nichts. Eine Woche später besuchte ihn Lillian wieder. Sie trat ohne Ankündigung in die Hütte ein. Larsson stand an einem der Fenster und beobachtete das ganz stille Meer. Sie stellte sich neben ihn. Nach einer Weile legte sie, als wäre sie müde, ihren Kopf auf seine Schulter. Larsson sah sie an und strich ihr mit der Fingerspitze über die Lippen. Sie lächelte. Er küsste sie und sie küsste ihn wieder. Lillian kam nun jede Woche einmal zu Larsson hinaus nach Long Island. Manchmal blieb sie die Nacht über bei ihm. Wenn sie nach New York zurückkehren musste, begleitete er sie den langen Weg über die Dünen zur Tankstelle hinauf, wo sie für gewöhnlich parkte. Er stand daneben der Tanksäule und beobachtete das Schauglas, hinter dem der Propeller wirbelte und die Gallonen zählte, die Lillians Auto bis zu ihrem nächsten Besuch verbrauchen würde. Er sah die Gallonen bis zu ihrer nächsten Redaktionssitzung einlaufen, bis zu ihrem nächsten Interview, bis zum Besuch anderer Freunde. Sie verbrauchte viel Benzin in diesem Sommer, denn Lillian fuhr Larsson manchmal nach Montauk hinauf, wo sie zu Fuß bis zum Montauk Point weitergingen, oder sie fuhren nach Jericho und Glen Cove. Und oft fuhren sie zum Rockaway Inlet hinunter, blieben im Wagen sitzen und sahen hinter dem verrückten Lunaparkgeflimmer von Coney Island den Nachtschein von Manhattan und die stillen, bestimmten Laternen der Verrazano-Brücke, die sich über die Lower Bay schwingt. Lillian war glücklich. Sie sagte, dass es ein glücklicher Sommer für sie geworden sei. Und sie war weich und viel zärtlicher, als er gedacht hatte. Auch Larsson war glücklich auf seine Weise. Unendlich vergeblich, auch traurig, hatte er sie einmal gesagt. Es fiel ihm jetzt wieder ein. Er hatte seine Passion. Er litt Liebe. Und er wusste, dass diese Liebe ihn korrumpierte, als wäre sie auf irgendeine schauderhafte Weise mit dem Mitleid verwandt. Beider Glück war an dem Tage zu Ende, an dem Larsson die Gallonen in Lillians Tank einlaufen sah, die bis zu ihrem Unfall ausreichen sollten. Lillian hatte einen frontalen Zusammenstoß mit einem Wagen, der ihr entgegengekommen war. Beide Fahrer waren sofort tot. In der Nacht, nachdem Larsson die Nachricht von Lillians Tod erfahren hatte, träumte er zum ersten Mal wieder einen Traum, den er früher oft geträumt hatte. Er sah eine Landschaft, die ihm immer Chirico-Farben vorgekommen war, obwohl er diese Farben bei Chirico nie wiedergefunden hatte. Es war eine strenge Ebene aus Taubenblau und dem zartesten lichtlosen Grau mit einer Spur Rosa über dem Grau. Das Rosa war das einzige Licht in dem Traum. Zur Rechten, vom Rande der Ebene her, sah Larsson einen Mann herankommen. Der Mann ging schnell. Sein Gang hatte etwas Exerziermäßiges. Er näherte sich Larsson und ging in einigem Abstand vor seinen Augen vorbei. Larsson hatte schon erkannt, dass er es selber war, der da herangekommen war und weiterging. Aber als er versuchte, ihm nachzublicken, war sein Hals plötzlich steif. Und er konnte seine Augen nicht mehr bewegen. Er hatte nur wissen wollen, ob sich der andere Larsson nach ihm umdrehen würde. Es war ein Traum, der ihn jedes Mal, wenn er ihn geträumt hatte, wie ausgeräumt zurückließ, ausgeschlachtet. Frei von jedem Gefühl, leer von jedem Gefühl. Larsson hatte wieder Zeit für Homer, der sich vernachlässigt gefühlt hatte. Sie verbesserten das und jenes an ihrem Hubwerk, bis es zuletzt Leistungen von mehr als einem Kilowatt erbrachte. Johansson kam aus Göteborg angereist und betrachtete die Maschine mit misstrauischen Blicken. Zuletzt musste er zugeben, dass sie ihre Sache auch machte, wenn er dabei stand. Johansson schien etwas von Liliens Tod erfahren zu haben. Ihre Abende miteinander verliefen in Einsilbigkeit. Johansson saß über seinen Berechnungen. Larsson trank und aß seine Aspirintabletten. Johansson machte sich wohl Sorgen um ihn. Als er zurückfliegen musste, wehrte er Larsson ab, der ihn zum Flugplatz begleiten wollte. Doch am selben Abend rief er von Göteborg aus Larsson an. Er erreichte nur Homer, der noch in der Werkstatt gearbeitet hatte. Homer rannte zum Strand hinunter und richtete Larsson aus, dass ihm Johansson einen Urlaub anbiete, den er in Schweden oder irgendwo sonst verbringen könne. Die Sache mit der Gezeitenmaschine sei jetzt nur noch ein Problem für Konstrukteure und Schlosser. Larsson machte Homer einen Highball und nahm sich selber einen Bourbon mit Wasser aus dem Vorratstank. Ich denke, wir machen am besten hier weiter. Der Sommer ist vorbei. Die Einsilbigkeit war durchbrochen. Es wurde September. Die ersten Indian Summer Tage stellten sich ein. Es wurde ein goldener Frühherbst. In einer der letzten Septembernächte weckte Homer Larsson. Er holte ihn aus dem Bett und aus der Hütte und rief ihm im Weglaufen zu, er solle den großen Handscheinwerfer mitbringen, da der Mond schon untergegangen sei. Am Strand lag etwas. Irgendetwas. Es lag über den Strand und die Sandbänke verstreut. Im Lichtkegel seines Scheinwerfers erkannte Larsson einen Grindwal. Er wusste, dass früher die Grindwale bis Nantucket gekommen waren und sich dort in ihrem eigenen Wahnsinn gefangen hatten. Die Wissenschaftler hatten stets bestritten, dass dies in selbstmörderischer Absicht geschehe, da Tiere Absichten gar nicht haben könnten, am wenigsten die Absicht zu sterben, denn sie wüssten nichts vom Tod. Sie sprachen stattdessen von Mangel an ausreichender und gewohnter Nahrung oder vermuteten ein unerklärliches Versagen der Instinkte. Auch von verblendetem Herdentrieb war die Rede. Larsson trat an den Wal heran, der mit seinem Schwanz verzweifelt den Sand drosch. Was jetzt anbrach, war der schnödeste Tag in Larssons Leben. Long Island verwandelte sich für 12 Stunden in ein unübersehbares Disneyland. Alarmiert von der Küstenwache erschienen im ersten Morgengrauen die Helikopter über den Stränden und Bänken. Sprintende Motorboote folgten ihnen. Im Laufe des Vormittags änderten Hafenfähren ihre Routen, um Zehntausende von Gaffern wenigstens ganz nahe an den Stränden und Bänken vorbeizufahren. Gegen Mittag waren die Dünen übersät von Jahrmarktständen, in denen man Hot Dogs und Cheeseburgers kaufen konnte, dazu Bier und 7-Up. Der Nachmittag ging unter im Höllenspektakel. Als der erste schwache Verwesungsgeruch von den gestrandeten Walen ausging, die stundenlang der prallen Sonne ausgesetzt gewesen waren, stürmten die Massen die Boote und Autobusse, um sich erschreckt heimkarren zu lassen. Nur die Wale blieben zurück. Einige von ihnen lebten noch immer und peitschten mit ihren Schwänzen den Sand. Die letzten lebten nur noch mit den Augen. Wenn eine Hand sie irgendwo berührte, zuckten ihre Augenlider. Die anderen waren verendet, erstickt an zu viel Luft, stranguliert von ihrer Haut, die tagsüber eingetrocknet war, erdrückt von ihrem eigenen Gewicht. Homer sah grau aus. Er war entsetzt und erschöpft. Larsson war nur müde. Nach Einbruch der Nacht kamen die Boote der Coast Guard heraus. Eine Flottille von Schleppern folgte ihnen. Große Scheinwerfer tasteten die Strände und Sandbänke ab. Man versuchte, die Kadaver der Wale ins Meer hinauszuschleppen und sie in tiefem Wasser zu versenken. Aber Hakenleinen der Schlepper fuhren leer durch das mürbe Fleisch der verwesenden Tiere und die Stahltrossen schnitten sie mittendurch. Ein Boot kam von den Schleppern herüber. Larsson kam mit den Männern ins Gespräch und schlug ihnen vor, Netze holen zu lassen. Gewöhnliche Stahlnetze, wie sie in jedem Hafen beim Laden oder Löschen von Stückgut gebraucht wurden. Innerhalb einer Stunde brachte ein Schnellboot der Coast Guard die Stahlnetze heraus. Homer und Larsson nahmen sie wahr und legten sie um die Kadaver. Die Schlepper, die inzwischen geankert hatten, ließen ihre Winschen laufen. Der erste Wal glitt ins Meer zurück. Homer hatte die Grindwale gezählt. Es waren 63 gewesen, die gestrandet waren. Als die Tide kenterte und das Wasser aufzulaufen anfing, wurden manche Kadaver noch höher auf den Strand gewälzt von der schwachen, klirrenden Dünung. Die Scheinwerfer beleuchteten die furchtbare Szene. Die schwarzen Kadaver schoben sich über den weißen Sand hin. Die Winschen der Schlepper stöhnten und ratterten dann plötzlich los. Die ungewissen Silhouetten der arbeitenden Männer schienen sich kaum zu bewegen. Larsson stand bis zur Brust im auflaufenden Wasser und hakte die Leinen in die Augstroppen der Stahlnetze ein. Er ließ nicht ab. Es war, als hätte er eine Schuld zu bezahlen, die ihn drückte. Kadaver um Kadaver kehrte ins Meer zurück, wo sie versanken. Die Sonne ging nicht auf an diesem Morgen. Es wurde nur grau in der Luft, mit einem rosa Schein über dem Grau. Larsson saß auf einer Düne. Die Schlepper und die Fahrzeuge der Coast Guard waren verschwunden. Kein Mensch war zu sehen. Larsson schien seine Müdigkeit vergessen zu haben. Er sah dem stillen Meer zu, das seine niedrige Dünung an den Strand schob. Er sah auch seinem Kiriko-farbenen Traum wieder zu. Und ihm fiel das Bild ein, dem er zuerst angesehen hatte, dass es dieses Grau und das Rosa über dem Grau bei Kiriko gar nicht gab. Aber es kam nicht auf die Farben an, sondern auf das Licht. Kiriko hatte einen ungesehenen Augenblick gemalt. Er hatte eine Gasse zwischen sehr großen Gebäuden mit unzähligen leeren Toren gemalt. Ein Mädchen mit fliegenden Haaren und fliegenden Röcken treibt einen hölzernen Spielzeugreifen mit ihrem Stöckchen über das gelbe Pflaster der Gasse. Von der anderen Seite her nähert sich der Schatten eines Mannes auf dem gelben Pflaster. Es ist dieselbe Seite, von der her in seinem Traum der andere Larsson gekommen war. Der Schatten ist schwarz unter dem grasgrünen Himmel. Und das Mädchen mit dem Reifen hat ihn noch nicht bemerkt. Sie wird in ihn hineinlaufen, in lautloser Geschwindigkeit. Larsson lächelte über das Meer erwartungsvoll hin. Das Meer schob seine Wellen wie dünne Bretter über den Sand. Über den Wellen herrschte vollkommene Stille. Sie hörten Auf der Höhe der Messingstadt von Ernst Schnabel. Ein Hörfilm mit Christian Brückner als Erzähler, Horst Michael Neuze als Larsson und Irene Harprecht, Johannes Hertel, Pitt Klein, Christel Körner, Peter Lieg, Johanna Munzerowa, Robert Radke. Ton Ludwig Groß, Schnitt Marlies von Stedtmann, Regieassistenz Johannes Hertel und Arturo Möller, Musik Igor Strawinski, musikdramaturgische Beratung Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk.